den ersten Blick. Einmal zum Himmel und dann zurück. Es macht mich ganz verrückt. Für immer jetzt gleich und grenzenlos mit dir allein. Will mich total in deine Hände geben. Mit dir für immer jetzt gleich und grenzenlos zusammen sein. Für uns beide ganz alleine ein Wunder, ein blondes Wunder. Unsere Liebe unvergänglich, unsere Herzen unzertrennlich, ein Wunder, mein blondes Wunder. Und auf den Flügeln der Zärtlichkeit fliegen wir tausend Träume weit, bis nur noch Sehnsucht bleibt.